In der heutigen Sendung suchen wir den Alpha Kevin. Und zwar möglicherweise in einer Bento-Box. Aber ihr könnt einfach auch nur draußen Sport machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der gestern noch versucht hat, die Gebrauchsanweisung für seinen neuen Wasserkocher zu streamen und dabei fast einen Abonnenten gewonnen hätte. Hier ist René, hallöchen. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 165. Folge an diesem wunderschönen 27. Mai 2025. Und wir haben ihn wieder in die Sendung bekommen, unser Spezial-Sondergast und Mitmoderator. Hallo Marc. Hallo, hey, Applaus, Applaus, Applaus. Ist das schön, wieder hier zu sein. Also, hab ich mir sagen lassen. Da hat einer Entzugsentscheidung. Soll ich sagen, fehlen mir fast die Worte, aber nur fast. Na. Dann auch ich möchte nicht verhehlen, liebe Leute da draußen, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Ihr wisst ja, wir haben so viel Sendung vor der Brust. With no further ado, Stefan. Hi. Der Ball wird in dein Feld geschlagen, jetzt mach was draus. Okay. Hey, ja genau, wir stoßen erstmal an. Genau, Getränke raus. 165. Folge, die höchste Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Mhm. Genau. Mahlzeit. Prosit. Was gibt's bei dir denn da? Bei mir gibt's Orangensaft. Anorgal. Also eine kleine Neige. Ein paar letzte Dröpfchen, bevor ich dann auf Sprudelwasser umsteige. Ja. Ich hatte Weintrauben. Stefan, was war's? Weintraubensaft, der zu lange gestanden hat. Ui. Der feine Herr kloppt sich die Birne mit einem gepflegten Rebensaft zu. Am Ende der Sendung werde ich jemand anders sein, ja. Und Stefan, womit wirst du dir die Rüstung lackieren? Vielleicht hast du es dir gemerkt, wie der Tee heißt. Matschtee. F-A-K. Fenchel, Anis, Kümmel. Ach so, ich dachte gerade Fakt-Tee, was ist denn das? Oh, entschuldige mich kurz. Na, du weißt nicht, was gut schmeckt. Ich muss ehrlich sagen, ich mag so dir noch das. Am liebsten Fenchel, Anis, Kümmel. Danke, René. Ja. Hier, klatsch ab. Wenn eure Therapeuten meinen, das wäre okay, dann will ich mich da nicht einmischen. Hauptsache, ihr haltet euch von mir fern, wenn sowas in der Nähe ist. Irgendwie. Machen wir auch. Bah. Ja, liebe Leute, es ist fast Ende Mai. Es stehen die letzten Feiertage für eine lange Zeit bevor. Wie geht's euch? Wie waren die letzten zwei Wochen? Wer möchte anfangen? Freiwillige vor. Na los, Marc. Marc. Ja, der Garten. Ja, was macht der Dach? Was gibt's neu aus dem Garten? Nichts Weltbewegendes irgendwie. Geht's voran? Das ist die wichtigste Frage. Ja, schon. Ja, kleine Schritte. Hm. Momentan ist man in so eine Phase eingetreten, wo tatsächlich die Ungeduld überwiegt. Und ich hatte tatsächlich so einen Tag, wo ich so dachte, ja, das ist jetzt irgendwie alles ganz nett hier und man kommt immer, wenn man da hinkommt, dann nimmt man sofort irgendwas in die Hand, weil man sieht 100 Sachen, wo man noch irgendwas zu tun hat und dann verschwindet man gedanklich darin und kann sofort abschalten und lässt alle Probleme hinter sich, also nach wie vor ein Gewinn, aber auf der anderen Seite denke ich auch so, boah, also man will jetzt auch mal hier so ein bisschen Ergebnisse sehen. Meistens arbeitest du an irgendwelchen Ecken, wo du dann am Ende einfach nichts siehst. Mhm. Also was ich zum Beispiel hinter dem Haus, wo diese riesige Douglasie und unzählige Rosensträucher standen, das sind also Flachwurzler und das heißt irgendwie in der Erde sind einfach noch wahnsinnig viele Wurzeln und du brauchst teilweise nur 5 Zentimeter graben und dann triffst du schon wieder auf, wer weiß, was für große Wurzeln, die sind teilweise so groß, da musst du nach 22 Uhr grüßen, wenn du vorbei willst. Also ihr könnt mir folgen und dann gehst du hin und sagst, okay, die drei fetten Dinger, die werde ich heute irgendwie wieder aus der Erde extrahieren und dann bist du da 2 Stunden mit beschäftigt, hast es geschafft und denkst so, ja, wunderbares Tagwerk und dann schüttest du alles wieder zu und denkst so, boah, das sieht genau wie vorher aus, ist ja toll. Dann will ich dir schon mal ein paar Aussichten geben. Ich habe nämlich schon die ersten knallroten, riesengroßen, Erdbeeren. Saftigen Erdbeeren verspeist. Ja. Ja, das ist ja schön. Was hat das mit meinem Garten zu tun? Achso, ich dachte, er wird auch irgendwelchen Ertrag abwerfen. Das ist so geil. Was Erdbeeren angeht, ist unser Garten ja ein Kuriosum. Also in unserem Garten gibt es keine Erdbeeren. Möglicherweise gab es dort mal welche, aber du hast du ja eine Begrenzung in Zaunform und du hast dann eben so Wege, die die einzelnen Parzellen verbinden. Und das ist so, dass der Weg selber, der ist rechts und links noch gesäumt mit, also da ist dann eben noch so Erde, was weiß ich, so 10, 20 Zentimeter, sagen wir mal 20 Zentimeter breit, zwischen deinem Zaun und dem eigentlichen Weg. So, und da wächst noch was. Und meistens Unkraut und da gibt es dann jedes Jahr ein, zwei Sitzungen, wo man dann hingeht und dann sagt, okay, man macht das irgendwie alles sauber. Das ist eine konzertierte Aktion, wo sich alle dran beteiligen. Aber bei uns ist es so, dass auf diesem ungepflegten Grünstreifen, da wachsen Erdbeeren. Mhm. Ja, Erdbeer verteilt sich auch sehr gut. Ja, super. Ausbuddeln und selber einpflanzen. Ja. Das habe ich meiner Tina vorgeschlagen und ihr wisst selbstverständlich, was sie entgegnet hat. Nö. Ja, das einzige Problem, was sein könnte, wenn es wie letztes Jahr läuft, dann sind Erdbeeren in Bodennähe keine gute Wahl. Och, wegen Schnecken. Man muss ihnen nur Zeit geben. Ja, wegen Schnecken. Ja, man muss sie gut schützen. Also ich hatte letztes Jahr, hatten wir genauso viele Erdbeerpflanzen wie dieses Jahr, aber wir haben, glaube ich, eine Erdbeere essen können, der Rest war schon weggesnackt. Oder mit Fleischbeigabe. Etwas knusprig. Naja, leider nicht mit Gehäuse. Knusprig, weil so erst so nee, es waren ja alles Nacktschnecken letztes Jahr. Ja, ja, wir haben jedes Jahr ein neues Ungemach. Wir haben jeden Tigerschnegel, den wir im Garten hatten, gefeiert, weil die ja angeblich Schnecken, Nacktschnecken fressen. Was ist denn ein Tigerschnegel? Ein Tigerschnegel ist eine Google-Suchanfrage wert. Das ist nämlich nichts anderes als ebenfalls eine Nacktschnecke, die aber ein Leopardenmuster hat. Oder? Wir hatten das hier schon mal. Ja. Mhm. Ja, aber was bringt mir denn der Tigerschnegel? Warum? Also, der frisst andere Nacktschnecken. Ja, das ist ja toll. Ich treibe den Teufel mit dem Beelzebub aus. Also die einen Nacktschnecken sind gefressen von einer anderen Nacktschnecke, glaube, und dann habe ich Probleme mit denen. Ich glaube, der ist nicht so heiß auf Erdbeeren. Ich glaube, es ist nicht das, was ich an der Stelle nehmen wollte. Ich glaube, es handelt sich um eine sehr aggressive Nacktschneckenart. Wahrscheinlich hat er ein viel größeres Revier. Wir hatten ja teilweise da wirklich. Das war, als wäre die Kacke aus der Kanalisation hochgekommen. Ui. So sah das nacktschneckentechnisch aus. Und ich glaube, der Tigerschnegel, der braucht viel Raum für sich alleine. Der räumt auch. Und da stelle ich ihm jetzt mal. Egal, nicht unser Problem dieses Jahr, weil die Erdbeeren, die pflanzen wir auf dem Balkon an. Da können uns die höchstens die Blaumeisen, Kohlmeisen und Stare wegfressen. Mal gucken. Tja, wenn so eine starre Horde vorbeikommt, also das können relativ zahlreiche Tiere, Tieransammlungen werden, dann Heidewitzka-Schwester. Um das abzuschließen, meine letzten zwei Wochen, also, ja, es gab schon noch das eine oder andere, aber Garten ist nach wie vor irgendwie recht dominant. So dominant, dass ich sogar das Buhl-Spielen ja komplett auf Null zurückgefahren habe dafür. Und es gibt einen Fortschritt am Haus zu vermelden, also der Rückbau schreitet voran. Es ist jetzt schon quasi zurückgebaut, also es steht schon eine neue Mauer da. Also wir sind jetzt regulär bei den 24 Quadratmetern, die erlaubt sind, sind wir angekommen. Jetzt warten wir noch auf das Fenster, das ist schon bestellt. Aber es wird leider noch ein, zwei Wochen dauern, bis das ankommt. Und wir können hoffen, der Handwerker wird so lange bei uns ausharren. Nicht, dass er irgendwann sagt, ich muss jetzt weiterziehen. Aber gut, er hat ja noch ein paar andere Sachen, die er im Bad denn da machen kann. Das heißt, wir steuern knallhart auf die Grillparty zu bei dir im Garten. Countdown läuft. Ja, auf diese Dreitagesparty, die du ansprichst, von der wir im Podcast eigentlich nichts erzählen wollten. Ihr seid alle eingeladen. Ja, schauen wir mal. Wir haben demnächst bei uns auf der Kolonie haben wir ein Selber-Grillen-Event. Tina und ich, wir fragen uns die ganze Zeit, ja, wie läuft denn das ab? Also, okay, man bringt sein eigenes Grillgut mit, also das Zeug, was man eben da auf dieses heiße Rost irgendwie schmeißt. Sein Grillkäse, sein Gemüse, sein Fleisch. Und der Grill, der oder die Grill, die werden eben gestellt von der Kolonie, okay. Aber wer grillt, muss man jeder dreht seine eigene Wurst um. selbst da sein, ja genau, was mit Getränken muss man die auch selber mitbringen, was ist mit Besteck etc., also im Vereinsheim gäbe es Besteck, aber soll man da auch das Zeug selber mitbringen? Also selber grillen klingt für mich so, du bringst alles selber mit, man sitzt da lediglich zusammen und wenn der Grill gestellt wird und das mit Ansage, dann wird es auch das Einzige sein, was gestellt wird. Das ist natürlich nur wilde Spekulation, René-seitig, aber wir werden ja mal gucken. Ich kann ja Marc muss erstmal seine Erfahrung mit diesen Neuerungen machen. Und dann kann er uns das erzählen, was da wirklich war. Am Ende hat jeder bei sich im Garten gegrillt und dann trifft man sich alle zentral und isst. Mit dem gegrillten Zeug. Irgendwie so. Mal schauen. Ich hab zum Feuer gegrillt. Die kommen nur mal kurz nach vorne, um es warm zu machen. Genau. Ja, da sind wir gespannt, weil der Sommer kommt. Gehe ich von aus, habe ich gesagt. Am Sonntag kann es bis zu 30 Grad hier werden. Boah. Wir schauen mal. Also das ist doch schon wieder, ja, das ist doch. Ich glaube es auch nicht, aber das ist die warme Luft, die hier hochzieht. Ihr dürft immer nicht vergessen, wer uns solche Informationen Profis. Gibt. Das sind Meteorologen. Ja. Das sind Leute, die von Berufswegen relativ wenig Ahnung vom Wetter haben. Ja. Das ist natürlich jetzt eine böswillige Unterstellung. Die beruflich bedingt ganz legal Tippspiele machen dürfen. Genau. Ja, und wir sind immer die Leidtragenden. Ja, nein, okay, also ich habe auch schon gehört, es soll ein Mördersommer werden, also wirklich richtig heiß und auch nicht zu kurz. Aber wann das passiert, wie genau die Ausprägung ist, ich meine, die Meteorologen, die wissen nicht mal, wie in 3 bis 5 Tagen und wie das Wetter wird. Also ihr wisst ja, die Fehlerquote steigt dann ab dem 3. Tag um jeden Tag 10-20%. Irgendwann ist man bei über 100% Fehlerquote und dann geht gar nichts mehr. So ist das. So ist das. Ja. Aber genug von mir. Das stimmt. Stefan. Nett, dass du fragst. Du möchtest wissen, wie meine letzten 2 Wochen waren. Nein, wir wollen wissen, welchen Kuchen. Genau, wir wollen eigentlich nur wissen, was für Kuchen du gefressen hast. Gar keinen. Also kein nennenswert, mein Standardkuchen jeden Nachmittag. Was? Dein Standardkuchen jeden Nachmittag? Standard Rührreibekuchen, lecker. Du isst jeden Nachmittag einen Standard Rührreibekuchen. Kaffeemahlzeit ist gehört dazu zu meinem Leben. Machst du das im Büro oder zu Hause? Ja, mehr zu Hause, im Büro weniger, ja. Das heißt, du bist zum Kaffee zu Hause? Naja, wenn ich zu Hause bin, mache ich eine Kaffeemahlzeit, na klar. Tasse Kaffee, Stück Kuchen, paar Kekse. Und ihr da draußen habt immer gedacht, der Stefan hätte keine Laster. Und, er raucht nicht, er säuft wenig, aber Kuchen frisst er, als gäbe es keinen Morgen. Vielleicht raucht und säuft er ja dabei. Nee, was machst du dann? Hast du einen Fernseher an oder hörst du Musik entspannt unterschiedlich, dabei? Unterschiedlich. Hör Musik, telefoniere, sitze manchmal vom Fernseher, je nachdem. Mal gucken. Das klingt so super entspannt. Oder arbeite noch, das kann natürlich auch sein. Ach, wenn du beim Kuchen essen, arbeiten, das geht gar nicht. Geht schon. Wo bleibt denn da der Genuss? Ja, aber ich meine, von irgendwas muss ich ja kommen, dass ich so süß bin, oder? Also. Ja. Ja. Aber selbst natürlich. Ja, das mag deinen auditiven Stempel draufgesetzt, ich würde sagen. Das war hast du denn noch was anderes erlebt? Ja, sehr viel Sport, liebe Leute. Oh, ach so. Aber natürlich nur passiv, muss ja, man sagen. Okay. Ja, es gab ein Großevent in Berlin. Und zwar. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Den Firmenlauf. Den Berliner Firmenlauf. Habe ich nicht mitbekommen. Hast du echt nicht mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Krass. Marc, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, dass es ihn gegeben hat, aber ich habe da zum Glück nichts von mitgekriegt. Und das Großereignis, das wirklich Erwähnung findet, ist natürlich das Pokalendspiel zwischen Stuttgart war es und Arminia Bielefeld. Das ist. Dem zweiten Aufsteiger. Da muss man ja wirklich sagen, langweiliger geht ja ein Pokalfinale nicht. Das hat diesmal. Es waren 6 Tore in einem Spiel. 4-2 ist das ausgegangen. Das Interesse war aus meiner Sicht sehr gering. Also, ich hätte mir eine bessere. Nein, es waren 125.000 Schlachtenbummler. Ja so. Wo die waren in die, Stadt die denn? Waren die in Berlin? Die waren richtig. In Berlin. Die waren natürlich entsprechend getrennt. Irgendwie, ich glaube, die Stuttgarter waren am Breitscheidplatz und die Bielefelder. Ja. Das ist ja jedes Jahr Monat. Selbstredend. Verstehe die Frage nicht. Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Eben. Also deswegen, Marc, ich weiß nicht, was du hier uns für ein Ereignis auftischen willst. Nein. Aber egal, der Lauf, der Firmenlauf, sag mal, wie lang ist die Strecke? Musste man Teilnahmegebühr bezahlen? So ist und es. Was hast du gemacht? Also, ich habe das zusammen mit einem Kollegen 5 oder 10 Kilometer für unsere Firma organisiert und erstaunlicherweise haben sich einige Läufer gefunden Und es ging durch den Berliner Tiergarten in 5,5 Kilometern Strecke. Und teilgenommen haben 5,5. Okay. Über 20.000 Läufer. Es war Rekord mit von fast 1.000 Firmen. Und ich muss ehrlich sagen, so voll habe ich es noch nie gesehen da. Mag du? Aber 5,5 Kilometer ist doch nur eine mögliche Länge. Na, das ist die normale Laufstrecke, ja. Das ist so eine halbe Stunde, oder? Ja, so rund 30 bis 40, 45 Minuten sind die meisten gelaufen. Ja, ja. Okay. Das hängt davon ab, wie viele Geparden hinter dir genau, sind. Genau, ne? Dann sind es nur eine Viertelstunde. Richtig. Na, der schnellste war, glaube ich, 16 Minuten. Das fand ich beeindruckend. Ja, kann mir gut vorstellen, ja. Nee, bei uns im Durchschnitt sind die Leute so 30 bis 40 Minuten gelaufen. Das war top. Ja. Ja. Und das Wetter war richtig, richtig super, bevor es am nächsten Tag richtig kühl wurde. War das am Wochenende? Nein, es ist immer an einem Mittwochabend. Und super Stimmung, die Leute total positiv gestimmt. Also wirklich ein Event, wo man mal sagen kann, man vergisst mal das, was in der Welt los ist. Und die Leute hatten gute Laune, Wetter war gut, Musik, Partystimmung. Und wie ich schon angedeutet habe, ist so voll, wie ich es nie kannte. Also wirklich die Strecke durchgängig mit Läufern voll. Du hast keine Lücke gesehen. Und bei vorigen Firmenläufen, die ich schon erlebt habe, konnte man gemütlich dann die Strecke mal die Seite wechseln. Aber da hast du gar keine Chance mehr, weil einfach eine durchgehende Schlange von Läufern da war. Das hat mich echt beeindruckt, ja. Bei 5,5 Kilometern ist ja die Hürde jetzt auch nicht allzu groß, die Einstiegshürde. Finde ich, also ich finde es eine super Länge für so ein Event. Und man bezahlt da doch bestimmt Startgeld. Du hast eine Teilnahmegebühr sozusagen, eine Anmeldegebühr. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, wie viel es war. Aber wir haben, nee, ich möchte keine falsche Zahl sagen. Es ist aber keine kostenintensive Ausgabe, finde ich. Ja, ist das irgendwie für einen guten Zweck? Oder? Nein, für einen guten Zweck war am Vormittag davor der Friedenslauf mit Berliner Schülern. Der war irgendwie für einen guten Zweck. Aha. Und der Firmenlauf hat halt so den Hintergrund, das ist so eine teambildende Maßnahme halt, ne? Deine Firma zu präsentieren. Die T-Shirt die Shirt-Industrie boomt an dem Tag, weil richtig coole, also von langweiligen bis richtig tollen Shirts. Wir hatten für uns auch coole Shirts gemacht. Die richtig tollen hattet ihr, ne? Die hatten wir natürlich, genau. Und ja, ist immer spannend zu sehen, was für Firmen da noch mitlaufen. Marc? Die Mitnahme von Taschen größer als A4 war auch in diesem Jahr wieder untersagt. Standard. Überhaupt ist die Liste der verbotenen Gegenstände nicht länger geworden. Sie umfasst nach wie vor große Taschen, Trolleys, Shopper und Koffer, professionelle Kameras mit Wechselobjektiven, Tablets und Laptops, Selfie-Sticks, Tiere, Fahrräder, Stühle, Drogen, Waffen, Feuerwaffen, Messer, explosive Stoffe, Glasbehälter und Glasflaschen, Taschenlampen und Laserpointer und Dosen aller Art, wie zum Beispiel Sprühdosen oder Deos. All das war nicht erlaubt, aber ansonsten... Genau, Marc, ich sag dir auch, warum das nicht erlaubt ist. Es wirkt sich ein bisschen auf dein Tempo auch richtig aus, wenn du das alles dabei hast. So ein Stuhl das hängt sich relativ vorstellen. Schnell an. Fake News. Und so ein Messer in der vorderen Hosentasche beim Laufen ist jetzt auch schwierig, nicht so wenn du stürzt dann, ja. Nein, also natürlich gibt es immer Läufer und es gibt auch die anfeuern und die tragen natürlich dann auch die Taschen der Läufer. Ne? Die dürfen aber nur eine haben. Nee. A4 groß. Nein, das ist, jeder geht ja da rein, man wird kontrolliert, aber wenn du einen normalen Rucksack mit hast, ist das alles kein Problem. Aber war denn dann ums Brandenburger Tor herum gesperrt? Na, und du sagst, das ist im Tiergarten gewesen? Jawohl. Sowas von. Total gesperrt. 17. Juni war auch gesperrt? Ja. Das ging ja Richtung Großen Stern und dann wieder zurück. Echt? Da habe ich nichts mitgekriegt von. Ich sag dir nächstes Mal Bescheid. Also bei uns... Nee, du hast mir oft genug Bescheid gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass du mich bis eine Woche vor diesem Lauf fast jeden Tag gefragt hast, ob ich mitlaufen möchte. Ja, also wirklich ein... Ja, der Stefan weiß immer nicht, wann gut ist, wann vorbei ist. Wenn man einmal Nein sagt, du weißt doch, Nein heißt Nein, Stefan. Das gilt auch beim Firmenlauf. Also die Leute bei uns haben Blut geleckt und das freut mich total, weil ja, ich habe die Idee da reingebracht und man sieht, die Leute machen plötzlich Sport und verbinden das. Also eure Vampirspiele haben nichts bei diesen öffentlichen Veranstaltungen zu suchen. Das möchte ich mal im Namen aller Zuhörer sagen. Stefan ist auch so ein Typ, den möchtest du nicht in deiner Firma haben. Der zwingt einen zum Sport. So ist es. Und macht selber nicht mit, ja. Ich wollte gerade sagen, und steht am Rand und schwingt die Peitsche. So ist es. Na? Nein, war echt cool. Und was ich auch beeindruckend finde, dass ja mittlerweile bei solchen Events du deine Zeiten live siehst, ne? Das ist ja total krank. Also direkt nach dem Lauf haben wir schon gesehen. Ach so, ja, im Internet. Das war früher nicht so. Früher hatte man erst irgendwie ab Mitternacht dann die Zeiten. Aber das haben sie, na klar, die Technik schreitet voran. Das ist ja heute. Das haben sie auch gut gelöst, ne? Du kannst nämlich über Vornamen, Nachnamen suchen. Kannst du ganz konkret dich sofort finden. Genau. Ja. Ja. Das ist echt cool. Also hat mega Spaß gemacht und die ersten trainieren schon für den Lauf im nächsten Jahr. Da gehe ich von aus, dass wir auch wieder dabei sind. Ja, sehr cool. Ja. Da werde ich leider was zu tun haben. Beim Freund einen Umzug machen wahrscheinlich. Sonst was, Stefan? Ja, es gibt noch ein zweites sportliches Event, wo ich dabei war. Ach ja, schon, du sagtest ja, Sport. Genau, Sport. Und zwar beim Beachvolleyball. Denn es gab die Beachtour Berlin-Brandenburg, den Premium Cup. Und jetzt die Frage an euch, im Beach 61. Ich gucke in eure Gesichter. Nicht. Beach 61. Möchtest du wissen, was das ist? Nein, ob euch das was sagt. Nee, Wo das ist? Das ist am Gleisdreieck. Jetzt guckt Marc. Das ist eine Location. Das ist die Location und das ist mittlerweile die größte Beach-Volleyball-Location in Berlin. Hat nämlich Beach Mitte abgelöst. Beach Mitte wurde nämlich verkleinert. Und es war ein richtig geiles Event. Und es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen, sich mal so einen Platz zu mieten und ein bisschen Beachvolleyball zu spielen. Kannst du da mal ein bisschen genauer werden? Weil ich kenne den Park am Gleisdreieck eigentlich in- und auswendig. Wo da ist das? Das ist so ein bisschen am Rand. Also, jetzt müsste man, wie orientiert man sich am Gleisdreieckpark? Norden, Süden, Osten, Westen. Du, tut mir leid. Es ist da, pass auf. Tut mir leid, ist auch geil. Es ist parallel da, wo die Züge vom Hauptbahnhof Richtung Süden rauskommen. Da genau in der Höhe ist es. Sagt dir das was? Das sind doch keine Auf der einen Seite ist eine riesige Beachanlage. Sind da mehrere Felder? Es sind über 20, glaube ich, ja. Und man kann so ein Feld mieten? Ja. Für? Musste nachgucken, kann ich dir nicht sagen. Stefan, du weißt ich durfte doch, du kostenlos mit Preisen kommen. Nein, also super, ich glaube für eine Stunde, je nach Zeit, kommt natürlich drauf an, wann du buchst. Ich glaube ab 10 Euro und das ist doch okay. Aber das war ja ein Event sicherlich. Das war ein Event und natürlich war meine Aufgabe mit das im Internet zu übertragen, zu streamen. Und ich habe ein bisschen Regie gemacht und habe ein neues Team kennengelernt. Wir hatten nämlich auch echte Fernsehtechnik diesmal dabei. Eine Produktionsfirma, die wir mit dort angemietet haben und es ist sehr gut angekommen. Eine Berliner Produktionsfirma? Ja. Marc, meldet sich. Stay local. Es wird Zeit für eine Durchsage an unsere Zuhörenden. Bitte liken, teilen, abonnieren. Absolut. Weiter im Programm. Ein kleiner Fauxpas ist passiert. Nämlich, wir haben das unter anderem bei Twitch gestreamt. Ja, und plötzlich haben wir Feedback bekommen. Der Stream ist weg. Wo ist er denn? Unser Kanal war weg. Ja, Frauen in Unterwäsche? Ja, plötzlich waren wir gesperrt. Und es hieß, Urheberrechtsverletzung. Was machst du da? Bei so einem Live-Event legst du erstmal Einspruch ein, ne? Schreibst direkt eine Mail an Twitch. Und am Abend kam dann die Antwort, war ein Irrtum, wir haben euch irrtümlich gesperrt. Ihr dürft wieder jetzt senden, aber ihr behaltet die Warnung. Also auch eine ziemlich beknackte Logik. Was habt ihr rausgefunden, was der Auslöser dieser irrtümlichen Warnung denke war? Bei so einem Live-Event geht es natürlich um Musik, ne? Um Werbeeinblendungen, kann alles Mögliche sein. Also wir wissen es nicht und wurde uns auch nicht verraten, aber ja, wir waren natürlich froh, dass es wieder ging. Wir haben dann natürlich parallel auch auf YouTube gestreamt. Und es war ein richtig tolles Event, wettertechnisch durchwachsen. Also wir hatten den Samstag, der richtig toll war mit Sonne. Und Sonntag dann schön viel Regen, aber zum Glück für mich nämlich nicht so viel Regen, wie wir befürchtet haben. Ne? Für mich ist nämlich ein sportliches Event deswegen ausgefallen und ein anderes Naturevent hat auch nicht stattgefunden. Ja. Ich wollte mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Kommunikation, Klima, Papiertaschentücher und keine Ahnung was alles, die hat eine Schmetterlingstour veranstaltet im Süden von Berlin, machen die auch im Gleisdreieckpark. Mhm. Aber das war für den Sonntag angedacht und genau in die Regenphase rein. Das haben die schon eine Woche vorher gerochen und deswegen abgesagt. Mhm. Und die Berlin Bullets haben sich bei mir gemeldet. Ui. Ja, Marzahner Footballverein, und haben mich eingeladen zum Spiel am Sonntag, aber aufgrund der Langanreise und des vorhergesagten Wetters habe ich das auch nicht in Anspruch genommen. Mhm. Genau, aber eventuell, Stefan, können wir mal einen Abstecher dann machen. Ja, mal gucken. Ja, ich hatte dich auf dem Laufenden. Also, ich hatte sehr viel Sand in den Schuhen, muss man natürlich auch dazu sagen, logisch. Aber du warst als Gast da oder hast du auch was gemacht? Na, ich war ja im Auftrag für den Stream da. Ich habe Regie gemacht. Ah ja, okay. Genau, ein bisschen mit die Technik organisiert, überwacht und aufgebaut und ja, und viele Burger gegessen. Die sind übrigens sehr lecker im Beach 61. Und die Pommes erst recht. Das ist was für euch. Wie viele Burger hattest du denn? Jeden Tag mindestens einen. Das ist schon mehr als sonst. Gott, Gott, Gott, Gott, Gott. Das ist wirklich eine Nachricht. Ja. Ich hatte neulich auch einen Burger. Ich hatte auch Regie und Burger. Mhm. Und zwar, ich erzähle es nur deswegen, weil der witzig aussah. Das war ein Burger aus einem Rote-Bete-Bun. Mhm. Und also das Brötchen war Rote-Bete-Teig. Ja. Deswegen war das Brötchen rot. Pfui. Von dem Burger, und da war ein weißer Sesam drauf. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Burger aussah wie ein Flinkpilz. Genau, mit weißen Punkten oben drauf. Aber genau. Muss Rote Beete, dass ja. Das nicht verboten wird. Warum? Was findest du denn an Rote Beete blöd? Ich kann den Geruch nicht haben. Hey, ich find's, wenn ich so Rote Beete rieche, muss ich kotzen. Ey, sowas von lecker. Siehste, ja. Mir geht so, wenn ich Rote Beete esse und vergesse, dass ich welche gegessen habe, dann werde ich vom Klo manchmal ohnmächtig. Richtig. Denkst du, musst zum Urologen? Ja. Das ist mir schon sehr oft passiert. Hurra. Und kein schönes Gefühl. Aber René, ich pflichte dir bei, ich habe neulich auch woanders einen Burger gegessen, so einen vegetarischen mit Rote Beete, und der war super lecker. Also, ja, also du hast das Rote Beete gar nicht geschmeckt. Ne, da waren so Rote Beete Stücken drin einfach. Ne? Ach so, ja. Aber ich finde Rote Beete wirklich lecker. Ja, absolut. Also ich finde diesen Geschmack echt intensiv. Ja. Nee, der Geschmack gefällt mir auch nicht. Sorry. Habt ihr eigentlich schon Spargel? Aber hey, gegessen? Wenn wir alle gleich wären, wären wir alle Rechtsanwälte, sagt der gute Girard. Wenn wir bei Rote Beete waren, habt ihr eigentlich schon Spargel diese Saison zuhauf gegessen? Na, zuhauf nicht. Wenn wir schon bei Rote Beete sind. Apropos Grünzeug, meint er damit. Genau, ja. Apropos gesund. Spargel ist auch nicht meins. Nee. Auch nicht? Nein. Also ich mag sehr gerne Gemüse, aber Rote Beete und Spargel, ich sag mal so, jack. Spargel ist immer sehr fadenreich im Abgang. Aber egal. Riecht auch gut, ja. Ich habe ja auch 2 Wochen gehabt. Ja, René, nein. Zu dir, Junge. Und Knaller. Ich habe, mein Highlight war ja gewesen, ich habe vor der Kamera gesessen. Stimmt, und du hattest berichtet. Ja, ich kann nicht so viel verraten, ich kann nur sagen, der Dreh war optimalo. Und auf jeden Fall, ich habe vor der Kamera gesessen und es ist so schön von allen bemuttert und betuttert zu werden. Man zuppelt rechts an dir, man zuppelt links an dir. War richtig mit Schminken und allem. Das war für mich auch. Ja, aber das nervt doch. Nee, ich fand es also super cool. Ich habe das ja über Jahre lang immer nur aus der Zuschauerperspektive, vom Hören sagen. Aus der Beobachterperspektive gesehen und wirklich täglich. Ne, deswegen war mir das super vertraut. Und dann mal selber da zu sitzen und das über sich ergehen zu lassen im positiven Sinn, super. Und ich bin sehr gespannt. Sind noch die falschen Wimpern da an deinen Augen? Du, ja, ich bin wirklich geschminkt dann noch mit der Bahn gefahren. Die, Transvestitentag. Ja, die, wie sagt man, die Visagistin? Ja, das ist das nette Wort. Schminktante wäre, klingt so abfällig, ne? Also die Visagistin, die hatte dann auch mich beruhigt, hat gesagt, hier, man sieht es nicht doll, kannst du zu Hause auch mit dem Tuch abwischen. Hm. Ne? Nee, war sehr, sehr cool. Wir haben gedreht mit mir 1,5 Stunden, glaube ich. Videomaterial war eine 3/4 Stunde runtergeschnitten auf 7 Minuten für einen 30-Sekünder, glaube ich. Das ist ja wie hier im Podcast. Jede Folge. Das ist Film und Fernsehen. Was war das für eine Produktion? Ging es um Werbung? Genau, das war für eine Internetplattform ein Werbedreh für eine Kampagne. Und die wird demnächst, ich sage euch Bescheid, wenn sie online ist. Ja, unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Wir werden sämtliche Werbebanner davon wahrscheinlich präsentiert bekommen. Ich glaube, es ist Social Media. Das wird Social Media Werbung werden. Da cool. Fällt mir gerade ein, ich habe neulich, also ich bin ja hier im Podcast auch bekannt, also ich habe ja, ja, bekannt, ja, unglaublich viele Namen und Titel, ja. René sei Dank, aber einer, den habe ich mir selber gegeben, der Therapeut. Ja. Ja, das ist ja quasi eine Figur gewesen, mit der ich hier mehr oder weniger eingestiegen bin vor gefühlten 7 Jahren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe da damals einen kleinen Sketch zugeschrieben, den ich so eingesprochen hatte. Ja. Und den haben wir hier dann auch abgespielt. Das habe ich mir neulich mal wieder angehört und musste feststellen, das ist gar nicht schlecht gealtert. Also damals fand ich es lustig. Und vielleicht solltest du eine Karriere neben dem Podcast avisieren. Um Gottes Willen. Ja. Ja, gut, darüber rede ich ja auch schon seit Jahrzehnten, dass ich irgendwie mal ein kleines Bühnenprogramm machen sollte, wenigstens mal einen kleinen 3 Minuten vor Publikum. Na, jedenfalls, es bringt mich dazu, vielleicht mal wieder was Kleines zu schreiben. Mach das gerne. Die Leute da draußen warten ja schon seit Jahren auf Folge 2 von Therapeuten. Ich habe nur eine Folge gemacht. Bis Marc das hinbekommen hat, empfehle ich euch auf Spotify nach immer der Nase nach zu googeln, wollte ich fast sagen, zu suchen natürlich. Und dann stoßt ihr auf ein Musikalbum, in dem, das hat Hörspielcharakter, in dem Marc seine Stimme zu hören ist. Und ich glaube, ein zweiter Teil ist in Produktion. Ich weiß nicht, ob du schon eine Anfrage bekommen hast. Immer noch nicht. Immer noch nicht. War ich auch seit Monaten drauf, ja. Da muss ich dann nochmal anstoßen. Ja, unbedingt. Ja. Genau, aber mein Highlight neben diesem Dreh, der war wirklich jetzt cool, kommt. Aber mein anderes Highlight war interkultureller Natur. Ich war nämlich auf einem japanischen Sportfest. Das wurde von einer Japanisch-Schule hier in Berlin veranstaltet. Eine Japanisch-Schule, die für Japaner ist, die zeitweise in Deutschland oder in Berlin zugegen sind. Botschaftsmenschen, Industrie, keine Ahnung. Das heißt, diese Schule ist auch komplett in Japanisch. Also es ist keine normale deutsche Schule, wo Japanisch gelehrt wird, sondern es ist eine japanische Schule, wo japanischer Lehrstoff durchgenommen wird. Und die hatten ein Sportfest veranstaltet und haben dazu, oder irgendwie kam die Einladung auch an die Schule, an die eins der vielen Kinder, die ich familiär betreue, geht. Und genau, deswegen war ich zu diesem Sportfest gekommen. Und es war so krass, weil dieses Sportfest war komplett in Japanisch. Da wurden, also das begann mit einer halbstündigen Rede von 4 Leuten, ja. Entschuldigung, dass ich da nochmal unterbreche, aber handelt es sich dabei um typisch japanische Sportarten? Oder ist es einfach ein normales Sportfest, nur eben auf Japanisch? Es ist wahrscheinlich im Rahmen des Sportunterrichts vom Japanisch erdachtes Sportfest gewesen. Die Schüler waren meines Erachtens zwischen 5 und 17 Jahren. Mhm. Und Arten, die dort durchgeführt wurden, waren sehr japanisch angehaucht. Ich will nicht abwertend oder das Ganze ist lächerlich. Erzähl doch mal, ziehen. Was denn zum Beispiel? Komme ich gleich zu? Ich wollte mit der Begrüßung beginnen, aber ich ziehe das kurz vor. Es hatte ein bisschen Takeshis Castle-Ansätze. Ich wollte gerade sagen. Aber nur, weil es einfach nur, ich komme gleich dazu. Also, das Ding war, diese Veranstaltung, wie gesagt, komplett in Japanisch. Wir haben uns eine halbe Stunde lang in der Einleitung Japaner angehört, die halt keine Ahnung, was sie erzählt haben. Der Direktor hat irgendwas erzählt, dann irgendwelche anderen hohen Leute da von der Schule. Und wir standen als Deutsche mit in dieser appellartigen Reihe. Also wir waren ehrlich gesagt nur 3 deutsche Eltern, die dabei waren. Alle anderen Eltern haben sich nach Hause verpisst. Und wir sind da geblieben und haben dann erfahren, dass wir dann quasi mitmachen müssen. So, das heißt, wir haben einen japanischen Schulappell mitgemacht, haben japanische Schulgymnastik gemacht mit Musik und dann so Ich, Ni, San, Chi, Go, Rock, Sitch, Hatsch, Kyu, Ju und dann lustige Bewegungen dazu. Genau. Und es war so, diese einzelnen Events, also jedes Kind, jeder Mensch, der dabei war, hat einen Zettel bekommen, einen kleinen A5-Zettel, wo die Agenda abgedruckt war. Und man wurde einem Buchstaben zugeordnet, also ja, deutsche Eltern, japanische Eltern, deutsche Kinder, japanische Kinder und musste dann eben nicht bei allen Sportaktivitäten mitmachen, sondern das wurde dann so gemischt. Und eine Sportaktivität war zum Beispiel, dass sich ein, ganz wichtig, das fand ich auch sehr cool, es war sehr kompetitiv, ja. Also wettbewerbslastig, aber es gab nur 2 große Teams. Team Shiu weiß und Team Acker rot. Das heißt, du hast ganz stark den Wettbewerb gespürt, aber trotzdem auch ganz stark diese Gemeinschaft. Ne? Ein Spiel war zum Beispiel, dass da hat sich jemand einen Korb über den Kopf gehalten und die Teams mussten dann ihrem Menschen in den Korb so eine kleine Bälle reinwerfen. Das war ein Reisbeutel, also von der Form und so gebunden, original wie die Reisbeutel, die man im Supermarkt kauft. Wahrscheinlich auch mit Reis gefüllt. Und die musste man dann von unten in diesen Korb werfen. Ne? Und dann wurde eben ausgezählt. Ballschubsen war gewesen. Da hat man im Kreis gestanden und musste einen Ball, einen riesengroßen Ball, einmal in der Runde durch die Gasse schieben. Welcher Ball als erstes da ist, hat gewonnen. Genau, so eine Spiele waren das. Laufspiele viele, also Staffelstab. Genau. Klingt doch cool. Ja, war auch super. Also es war so, es war jetzt nicht, ich hatte erst so Schiss, dass man da irgendwie so gefordert wird, aber es war schon, sagen wir so, sehr konservativ, dezent, zurückhaltend, aber eben trotzdem wettbewerbsträchtig. Es war gewesen, Tauziehen, die haben mit der Schubkarre, die haben so ein dickes Seil gehabt, das haben die mit der Schubkarre, mussten die es aufs Feld transportieren und dann haben 50 Kinder ungefähr und dann um 20 Eltern vielleicht links und rechts verteilt an diesem Seil gezogen. Ja. Krass. Und ich fand es wirklich sehr cool. Es wurde nur so vereinzelt ein bisschen Deutsch gesprochen, so von Japanern, die dann so mit unter den Menschen waren und so ein bisschen erzählt haben, so, ihr müsst jetzt hierher kommen, also die so erklärt haben, was im Deutschen nicht über Mikrofon und Lautsprecher kam. Und im Hintergrund dudelte die ganze Zeit so Musik, irgendwelche 80er-Schlager von so einem, hörte sie an wie so von so einem Keyboard. Kennt ihr das, wenn irgendwie auf so einem Schiff so ein Keyboard steht und dann läuft da We all live in the yellow submarine. Ja. Ich spare mir die Frage, was es zu essen war, oder? Ah, sehr gute Frage. Es stand drauf. Bento-Boxen. Es stand auf dem Zettel, also auf der Einladung stand, Essen bitte mitbringen. Ah, okay. Es war so wie DDR. Es war wirklich, und zur Mittagspause haben sie alle auf den Boden gesetzt, ihre Decken ausgebreitet und dann ja, so aus der Tupperdose so riesen Sushi. Ja, der japanische Konsul war wohl da gewesen, also der muss da auch sein Kind haben. Ganz hohe Leute. Der hat auch mitgemacht, ne? Also, naja. Ja, also man hat nicht gesehen, wer es ist. Ich habe es nur durch Zufall mitbekommen, weil einer das geleakt hatte. Ja, also ich fand es mega cool und sehr bereichernd, damals so eine fremde Kultur so hautnah mitzuerleben. Und ich werde, glaube ich, nächstes Jahr wieder hingehen. Ja, schön, sag mal Bescheid. Die Webseite übrigens jap-schule-berlin.de. Das ist die offizielle Berliner, japanische Berliner. Es gibt nur eine sozusagen. Ja, offenbar, weil die war vorher in Spandau, ist jetzt in Langwitz. Und von daher, glaube ich, gibt es nur eine. Weil so viele Japaner werden wahrscheinlich nicht beruflich hier in Deutschland sein. Wenn, dann werden sie hier leben und werden an normale Schulen gehen. Okay. Ja. Ja. Und dann, also gibt es ja auch umgekehrt, ne? Es gibt ja, also hatte unsere Lehrerin mal berichtet, dass die sozusagen im Ausland an den deutschen Schulen das Abitur abgenommen hat. Genau, gibt es auch. Ich hatte einen Klassenkamerad, der war in Ägypten gewesen, weil der Vater beruflich in Ägypten Wetter. War und der ging in Ägypten an eine deutsche Schule, genau. Mhm. Und die haben dann Leben auch in ihren eigenen Communities. Also mich hatte das erst verwundert, dass die kein Wort Deutsch sprechen, aber die sind halt nur temporär hier und da besteht offenbar nicht die Notwendigkeit, dann da eine komplette Sprache zu lernen. Und mich hat wirklich überrascht, dieses Respektvolle, was die ausstrahlen. Also es war dann, die haben Urkunden überreicht und der Direktor hält die dann so eine A4-Urkunde mit zwei Händen fest, verbeugt sich und überreicht dann im verbeugten Zustand dem Schüler die Urkunde und der Schüler nimmt sie im verbeugten Zustand mit beiden Händen entgegen. Ne? Und dann war auch alle Pupnase, wie oft ich mich an dem Tag verbeugt habe, weil du es automatisch mitmachst. Hast du es im Rücken gehabt am nächsten Tag? Ich habe es dann am Rücken gehabt. Schon. Nicht in den Beinen, sondern in den Rücken. Und auch also diese Disziplin, die Kinder ausstrahlen, die laufen nicht irgendwie schräg zu ihrem, wo sie hin, die werden nach vorne gerufen, die laufen nicht einfach quer durch, sondern die laufen im rechten Winkel, also die drehen sich um 90 Grad, wie beim Militär, laufen los in eine Richtung, bleiben stehen, drehen sich um 90 Grad, laufen in die andere Richtung, bleiben nur stehen, drehen sich um 90 Grad. Ja, verrückt. Aber wirklich sehr, sehr cool. Spannende Einblicke. Definitiv. Japaner eben. Ja. Gut, und dann hatte ich heute noch fast einen Unfall. Die Geschichte ist schnell erzählt. Die hatte mit einem Drehstuhl zu tun. Ich habe mich versucht zu strecken zu meinem Telefon, saß nicht richtig auf dem Stuhl. Der Stuhl vorne nach hinten weg, das Telefon. Der Tisch wurde mal kürzer und es ist nichts passiert. Ich bin noch in dem Alter, wo ich mich mit einer Judo-Rolle gut abrollen konnte. Die Reflexe ging noch. Aber ich habe gemerkt, das geht langsam, ich komme langsam an die Grenzen. Bei okay. So einem spontanen Körperdehnung. Trainieren, René. Trainieren. Ja, ich werde das üben. RV Fit empfehle ich. Ja, dazu kannst du gleich was sagen. Wir machen jetzt einen kurzen technischen Wechsel, würde ich vorschlagen. Ja, kann man machen. Ja. Uns wird die Zeit eng. In der Zeit könnt ihr anrufen. Nee, was kann man bei uns? Nee. Man schreiben. Kann einen Brief schreiben. Ja, wow. Oder ihr geht auf berlin-podcast.de, guckt euch da ein bisschen um. Und erst die Stadt und dann das Ding. Wir planen ja einen WhatsApp-Kanal, vielleicht gibt es ja den Link da schon. Mal gucken. Habe ich mehr versprochen, als wir halten können? Ja, wir wissen es. Nein. Die Zeiten, ihr wisst, die Zeiten gehen so schnell. Vielleicht haben wir morgen schon einen TikTok-Kanal, keine Ahnung. Alles klar. Dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jo, tschüssi. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, da sind wir wieder. Ich möchte bitte noch ein bisschen über Stefan lachen. Dann lachen wir über Stefan. In der Zeit, wo du über Stefan lachst, ich würde mal ganz kurz durch die Hausaufgaben springen. War nicht viel, aber notwendig ist es ja. Erstmal. Es scheint dir wichtig zu sein. Es ist wichtig. Wir müssen ein paar Dinge gerade drehen. Das ist Fishing for Compliments. Wir werden dich loben. Ja. Das sind die besten Hausaufgaben, die ich je gemacht habe. Wow. Also pass auf. Ich hatte fälschlicherweise in der letzten Sendung behauptet, Brumte hätte keinen Verkehr. Ich möchte mich bei Brumte entschuldigen. Brumte hat natürlich Verkehr, nur auf andere Art und Weise. Auf welche Art und Weise, das müsst ihr euch im letzten Podcast anhören. Ich wollte das nur gerade ziehen. Und noch zur Erinnerung, Brumte hat 13.000 Einwohner. Nur mal mehr Kontext in der Sendung zuvor. Podcast-Folge. 13.000? Ja. Genau. Und 110.000. Stell dir mal vor. Nee, 110 Quadratkilometer groß, ne? Ja, aber es ist ja nur ein kleiner Teil im Brumte Verkehrsbrumte. Nicht Verkehrsbrumte. Mal so eine, das ist doch mal ein Gedankenspiel. Ja. Man nehme sich sämtliche Einwohner eines solchen Örtchens und treibe sie, unter Androhung von Gewalt selbstverständlich, ins Olympiastadion. Es ist so krass, die würden das Olympiastadion nicht mal ausfüllen. Die würden nicht mal die Uber-Arena ausfüllen. Richtig. 12.000. Da können noch 1.000 Berliner Knaller. Zum Gast kommen. Nicht mal die alte Fürsterei. Ja. Aber das ist doch cool. Ist irre. Wenn man Brumte mal zusammenbringen will, holt man sich die einfach mal in die alte Fürsterei. Sehen Sie was von Berlin? Gut, aber warte, wir wollen die Hausaufgaben nicht in Länge ziehen. Sony. Ja. Stefan hatte irgendwas erzählt. Sony, Sunny. Und dann sagtest du, Sunny heißt doch Sonny. Sunny oder dann, Sonny. Dann sagte Stefan, nein, Sonny mit O. Und dann war die Verwirrung verwirrt. Ich kann aufklären. Ich auch. Willst du? Dann klär du auf. Ja. Sonny ist eine abgeleitete Form des englischen Vornamens Son und bedeutet Sohn. Daher kommt es. Nee, es ist also, kein Vorname, es ist ein Wort. Also Sohn. Ich hab eine andere Erklärung und meine Erklärung klingt für mich selber schlüssiger. Also du hattest richtig gesagt oder... Ja, also du hattest gesagt, Sonus kommt von Klang und Ton. Das ist erstmal so die Grundlage. Was sie aber machten, ist, sie haben das Modewort Sonny Boy tatsächlich mit O, Sonny Boy, aus den 50ern wohl genommen, weil es sich modern anhört. Aber sie wollten Sonny nicht mit Doppel-N nehmen, weil Sonny mit Doppel-N wohl so viel heißt wie Geld verlieren. Und deswegen sind sie auf Sony, wahrscheinlich, auf Sony mit einem N gegangen. Und jetzt kommt aber die große Besonderheit. Sony war das erste japanische Unternehmen, was lateinische Buchstaben im Namen hatte. Und zwar das aus demselben Grund, wie wir auch in der letzten Sendung schon geklärt hatten, warum Roland Roland heißt. Ja. Es war einfach schon international angedacht, also lateinische Buchstaben hin, überall gut aussprechbar, Sony, bumm, fertig ist die Kiste. Und das Gefühl, was bleiben sollte, war Jugend, innovativ und Klang. Mhm. Sony. Es hat funktioniert. Dann haben wir im gleichen Atemzug Iver ins Boot geholt, mit der Vermutung, dass Iver eine Tochter von Sony ist. Die ganze Geschichte ist, Iver ist ein eigenständiges Unternehmen aus den 50er Jahren, 1951 wurden die, glaube ich, gegründet. Wurde dann 1969 mit einer Mehrheitsbeteiligung quasi von Sony geführt und im Jahr 2002 von Sony übernommen und so war von 2002 bis 2008 eine Sony-Marke. Zwischenzeitlich hat sich Sony dann da wieder rausgenommen. Seit 2017 gehört Iver nicht mehr zu Sony und ist heute eine eigenständige Marke. Aber das Gefühl war richtig. Also ich hatte das Gefühl in den 90ern noch, dass Sony und Iver eins ist. Und in den 90ern stimmt das aber noch nicht mal, weil 2002 Sony erst die Marke übernommen hat. Vorher nur beteiligt war. Aber dann haben sie den japanische Ingenieurskunst seit 1951. Ich bin gerade mal auf der Iowa-Website. Und wenn ich dort raufgehe, also ich bin jetzt tatsächlich hier auf der deutschen Website von IY und das Erste, was ich sehe, ist tatsächlich ein Radio. Hm. Ja, so ein tragbares Radio. Ich glaube, sie sollten langsam umsatteln. Ja, Radios gibt es ja immer noch. Und ein Verstärker, also genau wie früher, ist ja Knaller. Als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Ist sie offenbar auch. Guck mal, wann die Seite das letzte Mal geändert wurde. Genau. Last modified. Du bist gerade in einem Lost Place, in einem digitalen Lost Place unterwegs. Oh Mann. Gut. Oh Mann, oh Mann. Und letzte Hausaufgabe. Wir hatten das Thema Nokia. Das haben wir eigentlich alles gut und erschöpfend behandelt. Nokia ist, wie Stefan uns in dem Quiz mitgeteilt hat, eine finnische Stadt. Ich wollte dazu nur ergänzend beitragen, den interessanten Fakt, dass Nokia 1865 mit Papiermühlen angefangen hat. Und einer dieser Papiermühlenstandorte war die Stadt Nokia. Das ist der zweite Standort gewesen, daher der Name. Und Nokia, um jetzt den Namensherleitung der Stadt vielleicht noch zu haben, soll wohl sowas wie Zobel heißen, also dieses Pelztier Noki, Zobel. Daher soll der Name Nokia stammen. Und der Vollständigkeit halber, Nokia hat 36.000 Einwohner und es boomte damit haushoch überlegen. Wir könnten Boomte und Nokia-Anwohner komplett ins Olympiastadion bringen. Das stimmt. Also so ein Biber-ähnliches Tier, ne? So, jetzt ist noch ein bisschen Platz für Chemnitz. Chemnitz? Nee. Ich habe auch noch einen Nachtrag. Ich fand nämlich interessant, was Marc gesagt hat und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Da ging es um das Thema Straßenverkehr und die Faustregel fürs Parken, wo man parken darf. Ja. Marc, erinnerst du dich? Ich habe behauptet, man dürfe überall dort parken, wo es explizit ausgewiesen ist. Und ich bin anderer Meinung. Dort, wo es nicht explizit ausgewiesen ist, darf man nicht parken. Genau. Und das habe ich nochmal mitgenommen, weil ich das mich interessiert hat. Und es ist genau umgekehrt. Glaube ich nämlich auch. Im Deutschen in der Straßenverkehr. Du kannst überall parken, Marc. Genau. Also es gibt natürlich grundsätzliche Verbote, ne, an Kreuzungen, 15 Meter hinter der Kreuzung, am Bahnübergang und so. Aber die Aussage müsste lauten, Parken ist überall dort erlaubt, wo es nicht verboten ist. Oh, das ist ein guter Spruch. Weil, und das fand ich auch interessant, das Stichwort ist Erlaubnis vorbehaltendes System. Das heißt, man darf grundsätzlich überall parken, es sei denn, es steht irgendwo dran, dass man nicht parken darf. Dann gibt es dazu natürlich noch eine Anekdote. Also ich habe dieses Wissen nicht explizit recherchiert, sondern es gab einen Inzident, also es gab einen Vorfall. Tina und ich, wir waren am Hauptbahnhof unterwegs, das ist schon ein paar Jahre her, und da war noch so ein bisschen Baustelle. Naja, und es gibt auf der einen Seite von dem Hauptbahnhof, ich glaube, da, was ist das, Invalidenstraße, wo jetzt da die Tram fährt. Die Tram gab es damals noch nicht, es gab einen Mittelstreifen und wir mussten dort irgendwie hin und haben den Wagen eben auf den Mittelstreifen abgestellt, sind irgendwo hingegangen. Ich glaube, ja genau, da gab es dann irgendwie ein Volksfest in der Nähe und kamen wir wieder zurück. Und dann waren gerade die Polizeikräfte, Ordnungskräfte waren da irgendwie in der Gegend unterwegs und waren dabei, uns eben ein Knöllchen irgendwie zu machen. Und wir wieso gibt es denn hier ein Knöllchen? Wir sehen hier nirgendwo ein Schild, dass das hier nicht erlaubt wäre zu parken. Und dann kamen die eben tatsächlich mit diesem Spruch um die Ecke, ja nee, so einfach ist das nicht. Ihr dürft euch nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern das muss explizit als Parkraum ausgewiesen sein. Wie sieht denn so ein explizites Informationen? Wie sieht denn so ein explizites Parkraum-Symbol aus? Ja, ein P. Das ist, nee, das genau, ist ja Quatsch. Das ist ein P. Aber an nein, Straßenrändern ist kein Quatsch. P. Aber an doch, Straßenrändern ist kein P. Ja, das, doch, das hast du auch schon doch, gesehen. Doch, üblicherweise schon. Ja. Dann dürftest du an der Hauptstraße nicht parken. Straße, bitte? An der Hauptstraße sind keine P-Schilder, das ist Quatsch. Natürlich. Wie kommst du denn darauf? Ein P-Schilder soll ja eigentlich überall sein, weil auf dem P-Schild ist ja, wird ja auch ausgewiesen, wie du dort zu stehen hast. Du kannst dann jeder Hauptstraße auf der rechten Spur parken. Ja, also das ist der klassische Fall. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Parkbuchten, die extra ausgewiesen sind zum Parken. Ja, zusätzlich. Zum P-Schild, ja. Zusätzlich. Genau, zusätzlich. Aber in Marxheim Fall kann es sein, dass es als Grünstreifen und Mittelstreifen gilt und deswegen da eigentlich nicht erlaubt ist zu parken? Ja, viele sehr fiese Sache. Und zwar in Friedrichshain, da gibt es auch so ein paar Mittelstreifen, die nicht bebaut sind und auch keine Wiese haben. Die sehen aus wie Parkflächen und werden auch als solche genutzt. Dass die Sache ist, da wurde dann irgendwann, das betraf die Palisadenstraße oder Friedensstraße, egal. Auf jeden Fall wurde irgendwann dann angefangen, da ordentlich Knöllchen zu verteilen. Mhm. Und die Erklärung war dann gewesen, das ist keine Parkfläche, weil es ist nirgendwo ein abgesenkter Bordstein zum Rauffahren. Und es sah aber voll so aus, als wäre das ein Parkplatz, weil da waren so eine Bügel, auch so eine Metallbügel, die davon schützen, irgendwie auf die Straße zu rollen oder so. Genau, aber die Realität war gewesen, aufgrund des gehobenen Bordsteins, aufgrund des angehobenen Bordsteins, ist das keine Parkfläche. Mhm. Und wie sagst du, ich würde mit deinem gehen, wie du sagtest, es ist ein, was sagtest du, ein erlaubnisvorbehaltenes System. Genau. Man darf überall, es sei denn, es wird eingeschränkt. Richtig. Und zusätzlich, hat man auch festgestellt, gibt es die Möglichkeit, dass man Parkplätze trotzdem nochmal gesondert ausweist. Im Zweifelsfall kann man sich ja einfach einklagen. genau. Brauchst einen guten Anwalt. Wenn man sonst keine Hobbys hat, das kann ich sehr empfehlen. Aber super, super interessantes Thema, finde ich, weil ich bin mittlerweile auch so oder in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, was auch immer, werden mir auch inzwischen immer öfter so Fahrschul- oder Fahrlehrer-Videos angezeigt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Nee. Nein. Das sind ja im Prinzip Anzeigen. Nicht meine Blase. Wir können fahren. Ja. Und das finde ich auch mal ganz spannend, das nochmal so ein bisschen so bestimmte Situationen zu eruieren und zu denken, ah ja, okay, das hätte ich vielleicht so gemacht. Auch total cool. Du rätselst also gern. Apropos. Nee. Wir berichteten ja letztes Mal darüber, da gab es ja diese lustige Frage von Stefan, irgendwie abseits der Fahrprüfung dieser theoretischen, wo wir alle drei durchgerasselt sind. Knapp. Wo Stefan meinte, sag mal, wie sieht's denn aus? Irgendwie, du stehst an der Ampel, willst rechts abbiegen und da gibt es jetzt zwei Spuren, auf denen du landen könntest. Ich war das. Und es gibt die freie Spurwahl. Dann war es René, in Ordnung. Mein Gott, euch beide durcheinander zu bringen, ist mir ein leichtes. Gab es tatsächlich eine Situation, da war ein PKW hinter uns, das hat irgendwie schon so komisch gedrängelt etc. Na jedenfalls, wir standen an der Ampel, wollten rechts abbiegen und dann ist der hinter uns irgendwie, er ist dann beim Abbiegen rechts an uns vorbei, um dann vor uns auf einer Spur irgendwie zu landen. Also lange Rede, kurzer Sinn, war ultra gefährlich. Mhm. Was mich zu dem Punkt bringt, dass das, was unser Menschenverstand uns eigentlich gesagt hat, dass man gefälligst dann auf der rechten Spur zu landen hat, dem würde ich nach wie vor irgendwie Ausdruck verleihen wollen, weil diese Situation hat mir gezeigt, ja, die Leute dürfen es vielleicht, aber es ist echt turbogefährlich. Ja, das Gefühl sagt einem tatsächlich, man würde rechts bleiben, ging mir auch so, deswegen, das ist ja der Grund, warum ich es hier so breit getreten habe, weil die Wahrnehmung eine andere ist als die Realität. Ja. Jetzt braucht man aber nicht aus Prinzip jetzt immer wieder auf die linke Spur abbiegen. Ne? Sondern, doch, mach ich nur noch. Auch weiterhin defensiv fahren. Ja. Nein. Wir können jeden Hörer gebrauchen. Gehupt. Also. Wir riskiert nicht. Ich hupe jetzt immer, wenn ich rechts abbiege. Ach so, Wie sieht es denn aus? Seid ihr trotzdem so ein bisschen in Ratestimmung? Sehr gerne. Hast du etwa ein neues Quiz vorbereitet? Naja, kein neues Quiz, aber ich habe was. Aber es ist so schön, wie er das Thema vorbereitet hat, weil er hat uns gleich eine Frage gestellt. Sag mal, soll ich euch ein paar Fragen stellen? Ich habe schon vorgewählt. Die erste Frage. Genau. Es werden, und zwar, Worum geht's? Ich habe die Jugendworte der letzten Jahre, ich bin irgendwie drüber gestolpert, aber ich bin über die Einreichungen gestolpert, weil es ist ja auch so, dass Jugendworte eingereicht werden, die es dann nicht unbedingt werden. Ich fand aber bei diesen Listen sehr interessant, was da an Worten ist und würde jetzt gerne mal mit euch durchgehen, wie groß euer Verständnis ist. Ich habe keine Jahreszahlen für euch, ich habe keine, den wievielten Platz das belegt hat. Ne? Ich habe lediglich ein paar Worte rausgesucht und die können wir gleich mal durchgehen. Darf ich dazu eine kleine Anekdote aus den letzten zwei Wochen erzählen? Natürlich doch. Ihr wisst ja, dass ich gerade mein Wohnzimmer auf Vordermann bringe, ein bisschen renoviere. Auf Vordermännchen. Genau. Also erstens, du lässt es auf Vordermann bringen und zweitens, ich glaube, du hast noch gar nicht begonnen. Ja, ist jetzt die Tage kommt der Maler, ne? Okay. Nee, und ich habe, als ich hier eingezogen bin, hat meine Mutter mir eine Kiste mitgegeben, die ich hier unterstellen sollte, ne? Und da ich jetzt ein bisschen Platz brauchte, habe ich ihr die wiedergegeben. Und da war unter anderem hier ist 2005 das Jugendwort, das Buch für die Jugendwörter drin. So, ne? Aha. Das Wörterbuch der Buch der Jugendsprache und eine Tafel Schokolade von 2005. Oh. Die und die habe ich natürlich erstmal gegessen. Ja. Das war gut. Das musst du nicht extra erwähnen. Das ist und hätte ich gewusst, klar, dass René heute über das Jugendwort redet, hätte ich das Buch schnell gelesen, ne? Ja, genau. Pass auf, wir machen mal einen Probebegriff. Wir machen mal einen Probebegriff, damit ihr so langsam reinkommt. Und meine Idee war gewesen, ich gebe euch das Wort, wer als erstes die Lösung, also wer weiß, was das bedeutet in unserer Sprache, der sagt das einfach. Und der andere muss dann einen Satz mit diesem Wort bilden. Ah, mit dem Jugendworte. Zur Strafe, weil das nicht wusste. Auf Lock, ne? Ja. Gut. Also, legen wir mal los. Knallwasser. Knallwasser. Alkoholische oder prinzipiell geistige Getränke. Ja, es ist ein alkoholisches Getränk, ganz konkret das Bier. Und Stefan, du hast jetzt mal einen Satz mit Knallwasser bilden. Na, das ist ja easy. Marc, ist ja gleich Männertag und da gibt es da bestimmt wieder eine Portion Knallwasser für dich. Eine Portion Knallwasser? Du hast dich gerade voll entlarvt, dass du überhaupt nicht in diese Jugendzeit gehörst. Weil, wie wäre ein korrekter Satz gewesen, René? Eine Portion Knallwasser, das also sagt man schon der vernünftige Menschenverstand, dass das total kompliziert ein Glas. Aber vielleicht drückt sich die Jugend heute so aus. Ja. Vielleicht sagen die nicht mehr irgendwie, mach mal hier ein Kasten Hopfenkaltschale auf. Na. Nee, die sagen, ey, hast du Bock auf eine Portion Knallwasser? Gut, super. Genau. Wir machen das nächste Wort. Das wird jetzt ein bisschen fies, aber ich fand es ein bisschen witzig, deswegen nehme ich es rein. Hagelschaden. Hagelschaden. Hagelschaden. Ja, Hagelschaden, wir wissen, was das ist. Also das Wort gibt es ja tatsächlich. Es ist doppelt belegt, offenbar. Ja, Hagelschaden. Genau, das ist schlecht. Und warum ist es fies? Es hat mit Frauen zu tun. Aha. Hagelschaden. Es hat mit Haut zu tun. Ja, verpickelte Frauen. Nein. Man sagt, Männer haben es nicht, weil es scheiße aussieht. Ach so, Orangenhaut. Nee. Ja, so. Zellulite. Ja, genau. Zellulite, genau. Genau, nennt man auch Orangenhaut. Ja, genau. Nee, deswegen habe ich ja aufgelöst, bei Stefan. Und Marc muss jetzt einen Satz bilden mit Hagelschaden. Viel Spaß. Ja. Das ist gemein. Pippi, zieh da Hosen an, dann sieht man deinen Hagelschaden. Ui. Das ist gut. Ja. Aber man sagt bestimmt nicht Pippi. Pippi? Nein, das ist egal. Nein. Aber so. ihr wisst doch, warum. Und Hosen Frauen, sagt man bestimmt auch nicht. Nee. Aber das ist doch der Grund, warum Frauen immer so gut riechen, oder? Wegen der vielen Orangenhaut. Gut, komm, lass uns das über das Thema rüberspringen, weil das ist nicht mit. Du musst Stefan retten, wir haben das nur aus Gründen, Grund und Boden. Aus Gründen des altmodischen Humors hier aufgenommen. Ist von 2000, was war das? Bambusleitung. Fünf. Eine Bambusleitung. Es kann nur ein Penis sein. Nein. Bambusleitung. Weil Bambus ist eins der schnell wachsendsten Pflanzen. Ja, sagen wir so, es hat nicht mit schnell. Also lange Leitung. Es hat eher mit Internet zu tun? Ja. Bambusleitung. Ja, langsames dann, Internet. Ja, richtig, langsames Internet. Langsames Internet, ja. Warte, weil eine lange Leitung. Ich sag mal so, Stefan war da dran, deswegen sag ich, du hast Markt generell immer mit einer Bambusleitung am Start, ne? Wenn wir hier online. Achso, ja, da haben wir das auch geklärt. Wir sind heute online miteinander verbunden und nicht in Berlin unterwegs. Terminlichkeiten haben uns dazu gezwungen. Genau. Alpha, der Herrentag steht vor der Tür. Es muss ordentlich noch Knallwasser in Keller gestellt werden. Genau, und jetzt kommt der Alpha-Kevin. Der Alpha-Kevin? Ach du Scheiße. Ach, was war nochmal? Alpha-Kevin, das ist ein Kofferträger. Nee. Sag mal, ihr wisst, was ein Kevin ist? Nee. Ein Opfer? Nee, was? Ja? Ja. Und was ist dann Alpha-Kevin? Ja. Alpha-Opfer? Ja, das ist der, ist der, ist, ja, der Einäugige unter den Blinden. Sozusagen der König unter den Idioten. Der Alpha-Kevin. Das ist so doof, ey. Stefan, Alpha-Kevin, bitte. Einmal. Einmal zur Anwendung, bitte, damit wir wissen, wie wir es beraten. Muss Marc? Nein, Marc hat gesagt. Irgendwas. Marc hat gesagt. Ich habe was gesagt. Marc hat gesagt, der Einäugige unter den. Ach so, Disrum, okay. Ja, also Alpha-Kevin. Ach du Scheiße. Wir wollen ja wissen, wie man die Worte benutzt. Random, was du erzählt hast. Du bist ja kein Kevin, du bist ja ein Alpha-Kevin. Ja, genau. Machst heute wieder einen auf Alpha-Kevin. Ja, sehr gut, das ist gut. Okay, nächstes Wort. Senfautomat. Senfautomat. Ich sag gleich, das ist so... Pervers? Nee, Daddy-Humor. Das ist ekelhaft. Nee, was? Das ist so Daddy-Humor, also Vater-Humor. Senfautomat. Was? Warte mal. Senfautomat, Schnodder aus der Nase. Nee, Senfautomat ist eine Person. Eine Person? Naja, jemand, der Schleim produziert. Nee. Der Auswurf hat. Naja, nee, nicht im echten Sinne. Nicht im echten Sinne. Senfautomat, jemand, der Scheiße erzählt. Ja, nicht Scheiße. Ach, Senfautomat, der immer seinen Senf dazu gibt. Ja, richtig, ein Klugscheißer. Ah. Ein Klugscheißer, ja. Marc, du hast das senffarbene Shirt heute an, also bitte. Genau. Ja, genau. Halt die Backen, du Kasper, mach hier nicht den Senfautomat. Na, also Marc, das war ja eh eine Vorlage, ne? Also hier im Podcast bist du doch der Senfautomat, oder? Uiuiui. Fein. Verschämtheit. Ja. Komm mal ran, also, auf eine Zahnbürstenlänge. Das ist jetzt übrigens dann doch eine gute Situation, dass wir räumlich getrennt sind, oder ihr zumindest. Oh ja. So, dann haben wir emotional flexibel. Wir sind weiter in der Jugendsprache. Was meint ein Jugendlicher, wenn er emotional flexibel meint? Oder eine Heulsuse? Ja. Nee, ist ihm egal. Emotional flexibel. Er will sich gefühlsmäßig nicht festlegen. Ist ihm scheißegal. Ja, ich sag mal launig. Ach, launig. Mal so, mal so. Launig nicht zu verwechseln mit launisch. Launisch meine ich. Launisch mit G, ne? IG hinten. Launisch. Man hört es, glaube ich. Launisch oder launisch? Es erinnert mich an Essisch. Essisch. Gut. Essisch oder Essisch nisch. Wir überspringen das mal kurz, das Launische, weil sonst werde ich hier gleich emotional flexibel. Fußpilz. Fußpilz, na, das ist ein Nachhausebier. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ah, richtig. Da will ich in die Leben drauf schon. So, Marc, dein Fußpilz? Fußpilz. Mach mal zwei Knallwasser. Eins zum Gleichvernichten und eins als Fußpilz. Ja, das ist gut. Hm? Sehr gut. Movinger. Ach du Scheiße. Movinger? Was? Movinger. Taxi. Movinger? Ist das, ach, ein Taxi? So. Nee. Es könnte eine Transporthilfe sein. Also sowas wie ein E-Scooter. Nee, ist das eine Tätigkeit? Eine Movinger. Tätigkeit, okay. So ein Möbeltransportmann. Wie sagt man? Movinger. Hat das was mit Move zu tun? Ja. Ja, sicher. Ich liefere euch mal den Satz. Ja. Lass mal in der Mittagspause einen Movinger machen. Spazieren abhauen. Gehen. Ja. Spazieren gehen. Ja, macht Sinn. So, letzten beiden. Jetzt kommt ein einfaches Karussellfleisch. So ein Döner. Ist das wieder was gegen Frauen oder was? Nee. Karussellfleisch. Wir haben schon aufgelöst. So ein Döner. Ein Döner, okay. Ja. Könnte natürlich auch ein Gyros sein. Kostet bei uns übrigens, ein Karussellfleisch kostet bei uns mittlerweile nicht mehr 5 Euro hier in Marienfelde, sondern 6 Euro ist hochgegangen. Aber bei der Polizeiwache, Abschnitt 47, die ehemalige Dönerwache, hat umgesattelt auf Döner Point, wahrscheinlich ein neuer Besitzer oder Döner Punkt, bin mir nicht ganz sicher. Döner kostete am Eröffnungstag 1 Cent und dann die folgende Woche 3,50 Euro und geht dann auf 7 Euro. Somit ist der Standardpreis eines Döners auch im Süden von Berlin 7 Euro. Na klar. Ja. Marc. Also, René hat vor ein paar Folgen hier, weil wir uns über Döner unterhielten, genau, wir waren beim Thema Rotkohl, frischer Rotkohl im Döner ist selten geworden. Und hat hast René du gesagt? Ah, bei uns, ja. Sieht frisch aus, genau, ja. Genau. Und dann hast du empfohlen, da in der Hildburghauser Straße, ja. Da gibt es uns ganz, da war ich. Döner von Kadir, musst du auf Insta, musst du dir dem angucken. Döner bei Kadir, der am Insta-Kanal, super lustig. Und wie fandst du es? Ich fand's gut. Mhm. Also wirklich, also ich hatte Hunger, von daher ist es. aber ja, wir mussten eine ganze Weile warten, weil der Laden war brockenvoll. Wie viele Leute standen da? Voll. Ja, also locker ein halbes Dutzend. Was? Vor mir und hinter mir. Boah, also, krass, also so vorher habe ich es noch nicht erlebt. Es war. Du kannst drin sitzen, die haben. Warte. Etliche Sitze. Nee. Drin sitzen? Ja. Das ist ein Anhänger in der Hildburghauser. Ein Anhänger? Ja. Da musst du mir ein Foto schicken. Dann war ich bei der falschen Bude, aber die war auch gut. Wie hießen die? Keine Ahnung. Das ist ein komischer Name. Ja. Der musst du nur einen Standout schicken, weil wenn du in der Hildburghauser warst. Ja, und zwar gleich hinter der Tankstelle. Also du hast da die Malteserstraße, dann gehst du Richtung Nordosten. Richtung Ostdorfer. Und auf der linken Seite kommt dann erst die Tankstelle und hinter der Tankstelle. Auf der linken Seite? René guckt verständnislos, wir klären das offline. Ja, genau, vielleicht ist es noch ein weiter. Was hat der Döner gekostet? Ich glaube, so viel wie hier in Neukölln, 57. Ja, nee, dann waren sie es nicht. Bei Kadir kostet es 6 Euro. Mhm. Ja. Da musst du nochmal hinfahren. Da musst du nochmal hinfahren. Sehr gerne. Den sehr kann gerne. Ich dir auch empfehlen. Für einen guten aber dann, Döner, wenn du sagst, der war auch gut gewesen. Ich mein weit. Ja. Und der war direkt zum letzten Wort. Der war direkt in der Hildburghauser. Ja. Okay, check ich mal. Genau, dann haben wir das letzte Jugendwort, was ich ganz lustig fand, und zwar das Datenzäpfchen. Datenzäpfchen? Na, das ist natürlich ein USB-Stick. Genau. Richtig. Ja, sehr gut. Habt ihr eigentlich noch ein Datenzäpfchen dabei oder ist mittlerweile, trägt man sowas nicht mehr mit sich rum? Ich habe sowas an jedem Schlüsselbund. Ah ja. Warum auch immer. Ja, Stefan geht nämlich, den Trend habe ich auch gehört, der Trend geht zur Festplatte. Nee, das war keine Festplatte. Was ist das für ein Datenzäpfchen? Das sieht aus wie ein Datenzapfen. Oh, es ist nicht nur einer, es sind 7, 8, 9, 10. Ich habe viele Daten. Nee, aber ich meine ja für unterwegs, wenn du irgendwie mal schnell Daten irgendwo... So, für sowas braucht man keinen USB-Stick mehr. Heute gibt's eine Cloud. Ich schleppe das seit Jahren mit mir rum, aber ich habe es auch seit Jahren nicht mehr gebraucht. Ja. Ah ja. Okay. Das ist okay. So wie. Okay. Ihr wisst schon. Gut, wunderbar. Ich hoffe, da war auch für euch an den digitalen Empfangsgeräten ein bisschen Interessantes dabei. Klar. Stellt sich jetzt die Frage, machen wir erstmal noch eine kleine Rubrik und dann die letzte große Rubrik oder umgekehrt? Ich hätte nämlich eine Weisheit des Tages. Ja, die Weisheit des Tages kommt laut Sendeplan ja immer am Ende. Ja. Und ja, aber da wir diesmal keinen Sendeplan haben, ja, weil wir festgestellt haben, der bürokratische Überbau ist bei uns reduziert worden. Der schriftlich fixierte Überbau ist reduziert worden. Ich weiß. Trotzdem werden Abläufe werden nicht geändert. Ja. René, ich würde sagen, sagt der Richtige. Da müssen wir mal ein Personalgespräch mit Marc führen. Auf Lock. Ja, sehr gern auch zwei. Auf Lock. Genau. Jeder. Nein, Marc, so geht es nicht. Heb dir deine Weisheit auf. Genau. Du kannst ja deine Weisheit sonst wohin stecken und dann holst du sie am Ende der Sendung wieder raus. So ist es. Scheißwertig. Gut, das heißt, wir machen jetzt erst die lustige Rubrik und dann ist schon vorbei. So ist es. Die lustige Rubrik oder erzählen wir erst die Witze? Ja, dann erzählen wir erst die Witze. Genau. Na gut. Wir freuen uns drauf. Und los. Runde 1. Das Ferkel zu seiner Mutter, der alten Sau. Aua, aua, ich hab mir den Huf verbrannt. Sagt die Mutter. Das riecht aber lecker. Okay, die haben gestern den Bäcker bei uns der Straße festgenommen. Der hat seit 5 Jahren intensiv mit Drogen gedealt. Ey, da denkst du kennst die Leute. Also, dass der Bäcker ist, habe ich nicht gewusst. Sehr gut. Heute Flachwitze, ja. Pass auf, da habe ich auch noch welche. Ich war neulich bei einer Freundin zu Hause, ne? Ey, und diese Freundin denkt, dass ich ganz schön neugierig bin. Also zumindest steht das in ihrem Tagebuch. Ja. Marc, mach hin. Okay. Runde 2. Ich glaube, den kennt ihr schon. Wenn er lustig ist, höre ich auch gern zweimal. Ja, finde ich auch. Na, ist gut. Nee, ich mache erstmal den hier. Neulich vor dem Traualtar. Reicht euch die Hände, sagt der Pfarrer. Von nun an seid ihr Mann und Frau. Der junge Bräutigam guckt etwas irritiert und sagt, ach nee, was waren wir denn vorher? Mhm. Gut, und es geht auch noch flacher. Eine sehr interessante Information. Ananas besteht zu 50% aus A. Stimmt. Ja. Oh. So, alle mal aufschreiben, nachzählen, ob es stimmt. Ihr wisst, Mathe und naja. Wo ist es? Meiner Bank ist richtiges Gendern total wichtig. Sie unterstützen nämlich alle Transaktionen. Schlecht, aber gut. Schlecht, aber gut. Gut, dann bitte toppen, Marc. Runde 3. Okay, ein Blinder steht an der Ampel. Er hat einen Blindenhund dabei, der pinkelt ihm dann gerade so ans Bein. Na gut, der Blinde reagiert nicht besonders, gibt ihm ein Stück Hundekuchen. Ein Passant steht neben ihm und spricht ihn direkt darauf an und fragt, warum geben Sie dem Hund denn jetzt ausgerechnet einen Hundekuchen da genau dafür? Der Blinde antwortet, wissen Sie, wenn ich ihm einen Kuchen gebe, dann weiß ich, wo vorne ist. Und wenn ich weiß, wo vorne ist, dann kann ich ihm besser in den Hintern treten. Sehr gut. So, habt ihr schon gehört, dass Bill Gates neulich seine Kreditkarte überzogen hat? Mit Blattgold. Das sieht man. Ja, passend zu meinem neuen Wohnzimmer. Ich habe hier nämlich eine Party gestern Abend geschmissen, ne? Und da ist leider ein Malheur passiert, nämlich ist auf Toilette das Licht ausgefallen. Ja, und die Gäste, die waren sichtlich angepisst. Okay, das fand ich nicht. Nee. Lächle. Ich habe auch gelächelt, mein Mikrofon war aus. Mhm. Alles klar. Okay, dann gibt es noch einen kleinen als Zusatz. Bonusrunde. Den kennt er bestimmt. Die Lehrerin fragt den kleinen Fritzchen, was glaubst du eigentlich, wie hoch ist unser Schulgebäude? Nach kurzem Nachdenken antwortet Fritzchen, 1,20 Meter. Was? 1,20? Oh Fritzchen, wie kommst du denn darauf? Also ich bin 1,40 groß und die Schule steht mir echt bis zum Hals. Oh, das ist ein schöner Fritzchen. Ja, Stefan wollte mal über Kinderwitze. Ja. Dann habe ich auch einen Kinderwitz. Eine Situation auf dem Elternabend. Mein Sohn wird gemobbt. Was? Unser wäscht sich selbst. Oh, das ist ein schönes Wort. Sehr schön. So, jetzt kommt noch ein Highlight-Witz. Neulich wurde ich nämlich gefragt, wann ich mal wieder ins Schwimmbad gehe, aber das mache ich nicht mehr. Denn beim letzten Mal wurde ich dabei erwischt, wie ich ins Becken gepinkelt habe. Der Bademeister, ey, der hat so laut geschrien, ich wäre fast ins Wasser gefallen. Ja. Habe ich auch schon gemacht, vom 10-Meter-Turm. Also ins Becken gepinkelt. Denn schön. Das gut, waren gute Witze heute. Sind wir durch mit den Witzen? Ich muss noch was dazwischen schieben. Ganz, weil wir mit den Terminen, bevor ich den Termin Sendeplan erzähle, nachdem er dann schon wieder vorbei ist, ganz kurz: der lange Tag der Stadtnatur, 14. und 15. Juni, lohnt sich im Internet mal zu gucken. 500 Veranstaltungen an 150 Orten. Das Ganze gibt es seit 2007. Wenn wir die Webseite herausfinden, ansonsten googelt, findet ihr sie natürlich in den Shownotes berlin-podcast.de. Das wollte ich noch ganz unterbringen, schnell. Guter Tipp. Dann kann ich noch ergänzen, einen kleinen Ausgeh-Tipp. Und zwar, wer wie ich gesegnet ist mit einer Verbindung in den Südwesten Berlins, der erfreut sich vielleicht genauso an der Steglitzer Festwoche, die soeben, also jetzt gerade so gefeiert wird. Wenn diese Folge erscheint, läuft die immer noch. Besucht uns gerne, Steglitzer Festwoche, jedes Jahr ein großes Hallo. Bin ich der Einzige, für den das im Norden ist? Was? Für mich ist Steglitz im Norden von was? Steglitz ist im Südwesten. Kommt doch an, wie der die Karte von Berlin dreht. Nee, Steglitz ist nördlich von mir. Ja, ja und? Südwestlich. Das ist alles relativ, ja, René. Südwestlich, ja. Gut, hier auf der Orangenplantage in Berlin ist natürlich alles ein bisschen anders. Ja. Gut, dann habe ich auch noch einen Tipp. Most Wanted auf Join. Manhunt in anders mit Otto Bulletproof, Joey Kelly und Schradin aus TM3 und vielen YouTubern, Schauspielern und keine Ahnung. Kann man sich mal angucken. Mein Tipp wie immer, erste Folge gucken, wenn es gefällt, weiterschauen. Drei Folgen sind zum aktuellen Zeitpunkt raus. Mhm. Dann zum möglicherweise Abschluss unserer Sendung kommt jetzt hier noch ein Serientipp von mir. Die fünfte Staffel von You, Untertitel Du wirst mich lieben, ist auf Netflix erschienen. Okay. Es ganz, ganz, ganz großes Tennis. Also mir macht das Spaß, ist mein Humor. Ich gucke das gerne, ihr da draußen vielleicht auch. Ist notiert und Stefan hat auch noch einen Tipp, weil, ja natürlich, U5. Was? Stefan, dein U5-Tipp. Veranstaltung. U5-Tipp? Veranstaltungstipp U5. Sie nennen es Baustelle. Ach so. Er hat es die Hölle geht auf. Ach Quatsch. Nee, ist nicht so? Dann kannst du uns den aktuellen Bauabschnitt sagen und die weiteren. Okay, wenn René das möchte. Ich möchte das gern aus deinem Munde hören, ja. Es gibt demnächst auf der Berliner U5. Warte. Kannst du das in so einer Bahnstimme sagen? Also. Du, du, du. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, die Bauarbeiten auf der U5 zwischen Tierpark und Frankfurter Allee ab dem Sommer. Ab Sommer erst? Es ist, glaube ich, kurz vor den Sommerferien. Nee, im Juni geht's doch los, dachte ich. Geht das schon im Juni oder so früh schon? Es passiert und demnächst. Es geht dann auch weiter, ne? Es geht dann weiter, abschnittsweise verschiebt sich die Baustelle auf der U5 Richtung Stadtinnenzentrum. Stadtinnenzentrum. Stadtinnenzentrum. Nicht zu verwechseln mit dem Stadtaußenzentrum. Nicht zu verwechseln mit dem Stadtaußenrand. Schüttel mal deinen Kopf, dein Gehirn ist, glaube ich, gerade ein bisschen rechtslastig. Also vom 30.06. bis 31.08. Ach. Ja, und danach folgt nochmal ein Bauabschnitt zwischen Cottbusser Platz und Kaulsdorf Nord. Und das ist ja die erste Cottbusser Platz muss natürlich Cottbusser Tor heißen. Nein, es Cottbusser ist Cottbusser Platz auf der Platz U5, Cottbusser Tor auf der ja, natürlich, ihr habt recht, U5, Cotti. Wo ist denn der Cotti? Ist der auf der U2, ne? U3, U2, U3. U2, U3, U3, U1, irgendwas. U2, U3, U1, U4. Keine Ahnung. Nee, U4 nicht. Am Landwehrkanal. Die U-Bahn-Linie am Landwehrkanal. Gut, nee, haben wir das auch geklärt. Ja. Wunderbar. Jetzt, Marc, dein Spruch und ich hätte dann auch noch was. Genau. Weisheit des Tages, Nummer 1. Entfernt die Schwärze aus euren Gedanken und aus euren Herzen, denn hier folgt die Weisheit des Tages. Kleiner Farbenwitz. Okay. Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. Ein Zitat von Franz Werfel. Lass los, dann kannst du Freiheit spüren. Ui. Urheber ist mir unbekannt. Ach. Gut, jetzt haben wir zwei Weisheiten, das heißt, wir enden in einem Niveau, womit wir gar nicht gestartet haben. Echt mal. Der Spannungsbogen geht bei uns bergauf gehen. Der Spannungsbogen geht bei uns zum Ende nach oben. So ist es. Gut, ihr Lieben. Wenn ihr mehr Weisheiten wollt, dann schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr Stefan sagen hört. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 166. Genau, die 166. Ausgabe in 2 Wochen. Ich freue mich drauf, ihr euch hoffentlich auch. Ich bin weg. Ja. Macht's gut. Schöne Pfingsten, bis dann. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. René hat eine Brille. Ich informiere mich noch ein bisschen. Ja, diese Zeitung hat kleine Buchstaben und da ist er weg, der Marc. Ja, ja. Und da ist er weg. Das war ein kurzer Auftritt. Ja. Wollte er nicht mehr, geht er wieder zu RV Fit, ja? Ach stimmt, der war ja beim Sport. Ja, ja. So ist ich habe mich schon gewundert, warum er so durchtrainiert aussieht. Stefan, das ist ja geradezu vorbildlich, was ja, so bin ich, ne? Oh, er hat, naja, er hat aufmerksam zugehört bei der letzten Ausgabe. Hausaufgaben gemacht. Ja, ich bin Profi. Wenn die Kamera angeht, dann schalte ich quasi im Kopf um. Ja, ja, ich merke schon. Gut, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich gucke mal, ob das Mikrofon wirklich, wirklich, wirklich läuft. Stimmt, ich mache auch nochmal einen Check. Aber das sieht bombastisch aus. Ja. Er sagte vorm Einschalten, 3 Stunden. Müsste man mit hinkommen, oder? Ja. In der Tat. Er ist doch mitten im Weltall. Wie will er denn auf die Toilette gehen? Ja. Na, einfach loslassen. Ist doch nicht, dass so eine teure Kiste keinen Scheiß aus hat. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber so eine teure Kiste, da müsstest ist du, während du aufzeichnest, wie im ICE machen können. Genau, da fällt ein Klumpen unten raus. Jetzt hörst du gleich. Der Sitz sieht übrigens voll so aus, wie als würde der in das Raumschiffbild gehören und nicht sein echter Stuhl sein. Ja, ist es ja. Gehört zu dem Hintergrundbild. Nee, das ist ein echter Stuhl. Nein, René, das ist so ein virtuelles Hintergrundbild. Ist doch Quatsch. Doch, wenn er sich jetzt, wenn er wiederkommt und sich da reinsetzt, dann dreht er sich, wirst du sehen. Ja, genau. Das ist einfach, das ist so eine Animation. Glaubst du mir nicht, ne? Das ist ein richtiger Stuhl. Ich werde ihn gleich auffordern, dass er den in die Kamera hält. Hast du es gesehen, René? Der Stuhl hat sich bewegt, diese Animation. Achso, Marc, der Stuhl, stimm mal bitte auf. Stimm mal bitte auf. Ja, der hat uns doch gehört die ganze Zeit. Schieb mal den Stuhl aus dem Bild. Das geht nicht. Siehst du? Alter. Habe ich doch gesagt. Wirklich? Aber ist ja auch nicht mein Problem. Nö. Na gut. Nö, René. Ja, halt dich doch einfach raus. Wir haben eine stabile Verbindung. Kümmer dich um deine Probleme, René. Mehr brauchen wir nicht. Und dann würde ich sagen, shoot. Sind wir ready? Ab dafür, Folge 165. Ja, steht aber im Zettel, Datum auch. Dann geht's los. Brauchen wir dir nicht nochmal sagen. Ja? Okay. Mir nicht sagen, nee. Gut. Ich glaube, du hast den Alpha Kevin schon gewonnen. Siehst du? Passt doch. In einer was? In einer Bento-Box? Bento-Box. Kennst du nicht eine Bento-Box? Nee. Ist doch das, was die in den japanischen Zügen auch immer sich kaufen, ne? Zum Essen. Eine Bento-Box ist nichts anderes als ein Aufbewahrungsgegenstand, der aus Rechtecken besteht. Nichts anderes. Das ist eine Form von japanischem Design, das immer alles ein in Rechtkasten. Ja, genau. So ein Setzkastenprinzip. Bento-Box. Ja, ich habe es mir notiert, ich werde es mal ergoogeln. Es ist auch ein Designprinzip, was sehr gern auf Webseiten verwendet wird seit einigen Jahren. Kacheln. Ja. Gut. Ja, schön. Das hat doch richtig gut geklappt heute. Ja. Machen wir schnell durch, Mensch. Lernt es, ihr lernt. 20:30, das ist doch super. Profis. Ja. Können wir eine halbe Stunde quatschen? Ich werde jetzt zu Tina rübergehen und mit ihr zusammen ein Bierchen trinken. Ein Fußball? Nee. Ja, Knallwasser. Ja, nee. Knallwasser, genau. Nee, ohne Alkohol, ist ja mitten in der Woche. Na gut. Gut. Nee, wunderbar. Alles klar. Dann es viel Spaß. Es war mir ein Fest. Ein Bier trinken und. Alpha Kevin ist wahrscheinlich schon der Folgentitel. Spricht nichts dagegen. Mega. Alpha Kevin finde ich gut. Schreib auf. Steht. Ja. Schreib oder auf Bento die Buch. Scheiße. Alpha Kevin. Nee, super. Oder Bento ja. Kevin. Alpha Kevin ist gut. Juti. Dann würde ich sagen, Rinne hauen, bis demnächst. Ja. Schönes, langes Wochenende. Habt ihr frei Freitag? Nee. Ja, selbstverständlich. Ja, eben. Wir hatten Freitag nicht frei. Du. Also okay. Ich. Achso, Aufnahmen stoppen. Aufnahme stoppen. Oh, genau. Das ist das erste Mal eine Verabschiedung der Verabschiedung auf der Verabschiedung. Richtig. Wir stoppen jetzt die Aufnahme. Tschüss. Tschüss.